Deutschland, Rock etc. Angefangen hat alles bei durchaus renommierten Bands wie den True Believers oder Green on Red. Dann kam wie so oft die Solokarriere, wobei man von einer richtigen Karriere gar nicht sprechen kann. Chuck Prophet, Gitarrist und Sänger, hatte wohl das Pech, dass seine Bands immer hoch gehandelt, die betreffenden Schallplatten aber kaum gekauft wurden. Im eigenen Land galt der Prophet wenig. Obwohl gerade er und seine Musik ganz selbstverständlich und völlig ungebrochen zur Geschichte des Rock'n'Roll stehen, mit all seiner Mythologie, mit all seinen Metaphern. Prophet, der Großstadt-Cowboy, der in San Francisco lebt, der Lebenskünstler, der sich mit Tourneen durch kleine Clubs über Wasser hält, beherrscht virtuos die Vermischung von Country, Blues und Folk. Hören Sie eine Sendung von Knut Benzner.